Übungstest 2. Hörverstehen 1. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen Frau Pauli, die sich zum Sport anmelden möchte, und Herrn Wilde im Sekretariat des Sportvereins. Zum Inhalt des Gesprächs werden in der Aufgabe verschiedene Aussagen gemacht. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Frau Pauli von Herrn Wilde bekommt. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich dazu die Aufgaben auf dem Aufgabenblatt an. Sehen Sie sich auch die Beispiele 01 und 02 an. Turn- und Sportverein Neuhausen, Wilde, guten Tag. Pauli am Apparat. Guten Tag, Herr Wilde. Meine Freundin hat mir Ihren Verein empfohlen. Denn ich glaube, ein bisschen Sport täte mir auch gut. Ja, und an was haben Sie dabei gedacht? Das weiß ich noch nicht so genau. Ich muss ein bisschen aufpassen mit meinen Knien. Und außerdem mag ich keinen Mannschaftssport. Mit Ihren Knien haben Sie Probleme. Gibt es da einen medizinischen Befund? Nein. Abruptes Bremsen und andauerndes Springen tun mir einfach nicht gut. Ach so. Da bleiben trotzdem noch genug andere Sportmöglichkeiten. Zum Beispiel verschiedene Gymnastikkurse oder Pilates, Yoga, Qigong. Ich würde gern etwas mit Musik machen. Alle unsere Gymnastikkurse laufen mit Musik. Was für Unterschiede gibt es denn bei den einzelnen Gymnastikkursen? Also, da gibt es einmal die Gymnastik speziell für den Rücken, für Leute, die viel sitzen. Dann gibt es Ganzkörperfit-Programme, wo rund um alle Muskelgruppen trainiert werden. Und dann noch spezielle, den Körper formende Gymnastikkurse. Das ist in der Tat ein vielfältiges Angebot. Außerdem bieten wir Kurse für verschiedene Altersgruppen an. Auch Kurse nur für Damen oder Herren. Mich würde die Damengymnastik interessieren. Ja, die ist sehr beliebt. Wann finden diese Kurse statt? Wir haben ein Vormittags- und ein Abendprogramm. Um wie viel Uhr beginnt denn das Abendprogramm? Am Vormittag kann ich leider nicht. Ich bin berufstätig. Unser Abendprogramm beginnt generell schon um 17.30 Uhr und läuft bis 21.30 Uhr. Das heißt, gegen 23 Uhr enden alle Kurse. Wie lange dauert ein Kurs? Jeweils 50 Minuten. Wir brauchen immer 10 Minuten, um die Geräte rein oder raus zu transportieren. Und auch, um die Hallen zu lüften. Gibt es denn an jedem Tag Damengymnastik? Die Damengymnastik findet montags, dienstags und donnerstags statt. Jeweils um 18 Uhr und um 19 Uhr. Dienstags und donnerstags um 18 Uhr. Würde mir gut passen. Kann ich auch zweimal die Woche teilnehmen? Wenn Sie bei uns Mitglied geworden sind, können Sie an allen Kursen so oft teilnehmen, wie Sie wollen. Das ist ja prima. Und wie hoch ist der Beitrag? Ich nehme an, Sie sind noch keine Seniorin, aber auch keine Studentin mehr. Nein, ich bin 45 Jahre alt. Also, Erwachsene zahlen pro Monat einen Mitgliedsbeitrag von 10,50 Euro. Ehepaare bezahlen zusammen 17 Euro. Mein Mann ist leider nicht so der Gymnastiktyp. Tja, dann müssen Sie den vollen Betrag zahlen. Und wie mache ich das am besten? Das machen Sie zusammen mit der Anmeldung. Entweder schicken wir Ihnen unser Anmeldeformular zu und Sie schicken es dann ausgefüllt wieder an uns zurück. Oder Sie kommen zur Anmeldung persönlich in unser Büro. Und wann ist Ihr Büro geöffnet? Die Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Mittwoch von 18 bis 19.30 Uhr und Donnerstag von 15 bis 16.30 Uhr. Und wie komme ich am besten zu Ihnen? Am besten nicht mit dem Auto. Unser Parkplatz ist sehr begrenzt. Direkt vor unserem Sportverein hält die Tram Nummer 17 und der Bus Linie 51. Oh, die Linie 17 ist sehr gut für mich. Da kann ich von meiner Arbeitsstelle aus direkt losfahren. Noch eine Frage. Was für Kleidung brauche ich für diese Gymnastik? Nichts Besonderes. Nur bequem sollte sie sein. Und nicht zu warm. Ja, und die Sohlen Ihrer Turnschuhe dürfen nicht schwarz sein. Gibt es Duschen bei den Umkleideräumen? Selbstverständlich. Wir haben auch eine Sauna. und einen Massageraum. Wunderbar. Vielen Dank für Ihre Informationen. Gern geschehen. Sollten Sie später noch Fragen haben, finden Sie alle Informationen auch unter www.tsvnn.de. Danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Ende von Hörverstehen 1.